dem Schulhof mein Favorit. Ich war in jeder Pause nach dir verrückt, dass das mal Liebe wird, war sonnenklar. Ich brauchte dich schon damals vorm Schlafengehen und kann dir auch noch heute nicht widerstehen. Wenn du da liegst, bin ich immer in Gefahr. Ich nutz, um dich zu kriegen, jede Chance. Mein Herz läuft Marathon, wenn ich in deine Nähe komm. Ich geb es nicht gern zu, mein größter Schwachpunkt bist du. Mein Herz läuft Marathon und die mich kennen, wissen schon, wenn ich Lust nur nach dir. Heute wirst du von mir morgens eiskalt vernascht und heiß genieß ich dich gern spät in der Nacht. Und dazwischen mag ich dich auch bitter süß. Am schlimmsten ist für mich, du siehst harmlos aus, doch auf der Waage kommt dann die Wahrheit raus und dann seh ich, wie gefährlich du doch bist. Für eine Woche lass ich dich links liegen, länger schaff ich's nicht, denn mit jedem Tag freu ich mich mehr auf dich. Mein Herz läuft Marathon, wenn ich in deine Nähe. Schwachpunkt bist du. Mein Herz läuft Marathon und die mich kennen, wissen schon, wenn ich schlecht funktionier, dann hab ich Lust nur nach dir. Mein Herz läuft Marathon.